Aufgabe 3.4b. Herr Salzmann und Herr Weber sprechen über ihre Freizeitinteressen. Hören Sie sich das Gespräch an. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit, Herr Weber? Naja, ich gehe gern mit meiner Familie im Park oder im Wald spazieren. Sonntags machen wir auch gern einmal Ausflüge und besuchen alte Burgen, Schlösser und Kirchen. Ich interessiere mich nämlich sehr für Geschichte. Ja, Ihre Gegend muss historisch sehr interessant sein. Interessieren Sie sich auch für Musik und Theater? Ja, ich höre gern die Beatles, überhaupt Rock und Pop aus den späten 70er Jahren und aus den 80er Jahren. Aber ich höre auch gern klassische Musik. Meine Frau und ich gehen gern ins Konzert und ins Theater. Und Sie? Eigentlich gehe ich lieber ins Kino. Dann fahre ich nach Bern, dort ist die Auswahl größer. Ach so. Ich interessiere mich auch sehr für Filme. Ja, ich sehe mir gern die James-Bond-Filme an. Ich persönlich mag die alten Hitchcock-Filme am liebsten. Die werden oft im Fernsehen gezeigt. Ja, mir gefallen die Hitchcock-Filme auch. Sehen Sie viel fern? Nein, dazu fehlt mir die Zeit. Nur Fußball sehe ich mir im Fernsehen an und natürlich die Nachrichten, wenn ich zu Hause bin. Treiben Sie Sport? Ja, ziemlich viel. Was für Sportarten treiben Sie denn? Im Winter fahre ich mit meinem Sohn Ski. Meistens gehen wir ins Berner Oberland oder auch ins Bündnerland. Im Sommer fahre ich Rad und gehe regelmäßig joggen, um fit zu bleiben. Ich müsste auch wieder einmal joggen gehen. Ich bin überhaupt nicht mehr fit. Haben Sie noch andere Hobbys? Ja, ich interessiere mich sehr für Literatur. Wer sind denn Ihre Lieblingsautoren? Da gibt es einige. Ich lese gerne die Bücher von Martin Suter, Peter Stamm, Bernhard Schlink. Ah ja, der Vorleser von Schlink. Das Buch hat mir auch gefallen.